5 D-Mark Entschädigung gibt es für einen Tag, den jemand in Auschwitz verbracht hat, vorausgesetzt, dass er wenigstens 30 Tage dort gewesen ist. Das macht beispielsweise in 4 Jahren Todesangst etwa 7.300 Mark, gibt einen funkelnagelneuen Mittelklassewagen, möglicherweise 18 Jahre danach, 20 Jahre danach, 22 Jahre danach, vielleicht noch später. Kirschen auf Sahne. In dem kleinen Café mit dem Kopfschmerzenlicht sitzt ein Liebespaar drin, so als wär's in Paris, aber da ist es nicht. In dem kleinen Café sitzt der zittrige Mann mit der Narbe am Auge, das blickt die Verliebten so freundschaftlich an. Dieses Auge blieb heil in 5 Jahren KZ, sieht am Nebentisch Sahne mit Kirschen, die Dame ist schön, aber fett. Kirschen auf Sahne, Blutspur im Schnee, 1,50 Mark, sanftes Klischee. In dem kleinen Café, Kriminalfernsehzeit, nur der Wilddieb in Öl im Barockrahmen starrt auf die Ewigkeit. Und der alte Mann, der mal im Widerstand war, spricht nicht gerne davon, pro Tag Auschwitz 5 Mark, wie viel macht das im Jahr? Wenn die Liebenden gehen müssen, grüßen sie matt zu dem Zittermann hin, weil er ihnen so aufmerksam zugeschaut hat. Manche waren Juden, manche waren rot, 30 Verletzte, schimmliges Brot. Und da denkt er, es hat sich vielleicht doch gelohnt, und die Schmerzen kommen wieder, er setzt sich nur gerade, er ist es gewohnt. Der Geschenkevertreter trinkt unentwegt Bier, es nistet das Grauen in der Rokoko-Vase gleich neben der Tür. Und der zittrige Mann wird verlegen und geht, denn er schämt sich, weil all die verdammte Erinnerung nicht mehr verweht. Leben ist Leben, wer hat das nicht? 10.000 Tote, Neon macht Licht.